Der Prozess aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Prozess. Ja, Prozesse müssen sein. Gesetzt sie wär nicht auf Erden, wie könnt alsdann das Mein und Dein bestimmet und entschieden werden? Das Streiten lehrt uns die Natur. Drum, Bruder, recht und streite nur. Du siehst, man will dich übertäuben, doch gib nicht nach, setz alles auf und lass dem Handel seinen Lauf. Denn Recht muss doch Recht bleiben. Was sprecht ihr, Nachbar? Dieser Rhein, der sollte, meint ihr, euer sein? Nein, er gehört zu meinen Hufen. Nicht doch, Gevatter, nicht, ihr irrt. Ich will euch 20 Zeugen rufen, von denen jeder sagen wird, dass lange vor der Schwedenzeit. Gevatter, ihr seid nicht gescheit. Versteht ihr mich? Ich will euch lehren, dass Rhein und Gras mir zugehören. Ich will nicht eher sanfte ruhen, das Recht, das soll den Ausspruch tun. So saget Kunz, schlägt ihn die Hand und drückt den spitzen Hut die Quere. Ja, eh ich diesen Rhein entbehre, so meid ich lieber Gut und Land. Der Zorn bringt ihn zu schnellen Schritten, er eilet nach der nahen Stadt. Allein Herr Glimpf, sein Advokat, war kurz zuvor ins Amt geritten. Er läuft und holt Herrn Glimpfen ein. Wie, sprecht ihr, kann das möglich sein? Kunz war zu Fuß und Glimpf zu Pferde. So glaubt ihr, dass ich lügen werde? Ich bitt euch, stellt das Reden ein, sonst werd ich, diesen Schimpf zu rächen, gleich selber mit Herrn Glimpfen sprechen. Ich sag es noch einmal, Kunz holt Herr Glimpfen ein, greift in den Zaum und grüßt Herr Glimpfen. Herr, fängt er ganz erbittert an, mein Nachbar, der infame Mann, der Schelm, ich will ihn zwar nicht schimpfen, der, denkt nur, spricht der schmale Rhein, der zwischen unseren Feldern lieget, der, spricht der Narr, der wäre sein. Allein den will ich sehen, der mich darum betrüget. Herr, fuhr er fort, Herr, meine beste Kuh, 6 Scheffel Haber noch dazu. Hier wieherte das Pferd vor Freuden. O, dient mir wieder ihn und helft die Sache entscheiden. Kein Mensch, versetzt Herr Glimpf, dient freudiger als ich. Der Nachbar hat nichts einzuwenden, ihr habt das größte Recht in Händen. Aus euren Reden zeigt es sich. Genug, verklagt den Ungestümen. Ich will mich zwar nicht selber rühmen, dies tut kein ehrlicher Jurist, doch dieses könnt ihr leicht erfahren, ob ein Prozess seit 20 Jahren von mir verloren worden ist. Ich will euch eure Sache führen. Ein Wort, ein Mann, ihr sollt sie nicht verlieren. Glimpf reutet fort. Herr, ruft ihm Kunz noch nach, ich halte, was ich euch versprach. Wie hitzig wird der Streit getrieben, manch Ries Papier wird vollgeschrieben, das halbe Dorf muss in das Amt, man eilt, die Zeugen abzuhören, und 25 müssen schwören, und diese schwören insgesamt, dass, wie die alte Nachricht lehrte, der Rhein ihm gar nicht zugehörte. Ei, Kunz, das Ding geht ziemlich schlecht, ich weiß zwar wenig von dem Rechte, doch im Vertrauen gerät, ich dächte, du hättest nicht das größte Recht. Manch widrig Urteil kömmt, doch lasst es widrig klingen. Glimpf muntert den Klienten auf. Lasst dem Prozesse seinen Lauf, ich schwör euch, endlich durchzudringen. Doch, Herr, ich höre es schon, ich will das Geld gleich bringen. Kunz borgt manch Kapital, 5 Jahre währt der Streit, allein warum so lange Zeit? Dies, Leser, kann ich dir nicht sagen, du musst die Rechtsgelehrten fragen. Ein letztes Urteil kömmt. O, seht doch, Kunz gewinnt. Er hat zwar viel dabei gelitten, allein was tut's, dass Haus und Hof verstritten und Haus und Hof schon angeschlagen sind. Genug, dass er den Rhein gewinnt. O, ruft er, lernt von mir den Streit aufs Höchste treiben. Ihr seht ja, Recht muss doch Recht bleiben. Ende von Der Prozess. Aufgenommen von Sonja.